Kapitel 5, Übung A24. Hören Sie den Dialog. Welche Antwort ist richtig? Kreuzen Sie an. Ipro, guten Tag. Ja, guten Tag. Martin Kühne hier, Firma Behringer. Kann ich bitte Frau Kümmel sprechen? Einen Moment bitte, ich verbinde Sie. Kümmel? Ja, guten Tag, Frau Kümmel. Hier ist Martin Kühne von der Firma Behringer. Wir haben ein Problem. Unsere Firma hat bei Ihrer Firma 5 Drucker gekauft. 3 Drucker funktionieren jetzt nicht mehr. Ich möchte gerne einen Termin für die Reparatur vereinbaren. Wir brauchen die Drucker dringend. 3 Drucker sind kaputt? Das kann ich nicht glauben. Haben Sie die Drucker richtig installiert? Natürlich. Wir möchten jetzt gerne eine schnelle Reparatur. Kann der Monteur morgen kommen? Morgen? Nein, das ist leider nicht möglich. Am Freitag? Ja. Am Freitag kann der Monteur kommen. Am Freitag? Heute ist Montag. Geht es nicht am Mittwoch oder am Donnerstag? Am Donnerstag vielleicht. Moment mal. Ja, es geht auch am Donnerstag um 17.30 Uhr. Und Mittwoch? Nein, am Mittwoch geht es leider nicht. Gut, dann erwarten wir den Monteur am Donnerstag um 17.30 Uhr. Auf Wiederhören. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Herr Kühne.